für zwei. Radiokrimireihe von Michael Koser. Heute? Bloody Mary. Bisher, meine Damen und Herren, haben Sie mit mir Felix und Cora an die Côte d'Azur begleitet. Nach Berlin und zum Versteck des Hohenzollernhorts. Jetzt wird es Zeit, zu den Ursprüngen zurückzukehren, als alles begann. Es war einmal ein Krieg. Ein Weltkrieg. Er sollte der letzte sein und war doch nur der erste. In diesem Krieg gab es einen Offizier, der Felix hieß und zum Geheimdienst seines Landes gehörte, und es gab auf der Gegenseite eine Spionin namens Cora. Nun geschah es, dass beide sich trafen und aus Feinden zu Freunden wurden. Da sie der Ansicht waren, für einen frühen Tod seien sie viel zu schade, verließen sie die Front unter Mitnahme erheblicher Summen, die nicht ihnen gehörten, sondern ihren jeweiligen Generalstäben, und setzten sich ab in die neutrale Schweiz, wo sie ein angenehmes Leben führten. Doch dann brach der Friede aus. Das Geld ging zur Neige und beide beschlossen, ihre erlernten Fähigkeiten zu nutzen und sich fortan als Gauner durch die Welt zu schlagen. Gauner? Nicht doch. Wir sind Abenteurer. Glücksritter, internationale Freibeuter, Expropriateure. Und wir nennen uns? Felix und Co. Warum nicht Cora und Co.? Ladies first, man ist doch Kavalier. Heißen Sie Kolix, Herr Kavalier? Heißen Sie Konrad, Cornelius? Moment. Cosimo, Konfuzius? Nicht, dass ich wüsste, teuerste Cora. Sehen Sie, darum lasse ich Ihnen den Vortritt. Verbindlichsten Dank. Felix und Co. klingt gut. Noch ein Cocktail, teuerste Cora? Der erste Coup von Felix und Co. muss etwas ganz Besonderes sein. Laut. Spektakulär. Reklame ist alles. Die Welt soll uns zur Kenntnis nehmen. Und uns bewundern. Oui. D'accord. Felix, mein Freund, wie viel Geld haben wir noch? Rund 10.000 Franken, teuerste Cora. Die werden investiert. Oh. Und ich weiß auch schon, wofür. Ah ja. Felix und Cora machten einen Plan. Sie beschlossen, nach Russland zu reisen. Hier tobte ein blutiger Bürgerkrieg. Hier, so dachten sie, sollte sich das eine oder andere Wertobjekt günstig erwerben lassen. Das war der erste Schritt. Zu Beginn jenes Jahres, da König Georg V. über Britannien herrschte, da der sogenannte Friedensvertrag von Versailles in Kraft trat und in weiten Teilen der sogenannten zivilisierten Welt Chaos und Bürgerkrieg herrschten, da in Deutschland die Tanzwut grassierte, in Europa die spanische Grippe, in Amerika die Prohibition, präziser und profaner, am Mittwoch, dem 21. Januar 1920, sprang der berühmte Privatdetektiv Roger Ackroyd aus einem Taxi. Wie er mit schnellem Blick auf seine Uhr feststellte, war es genau 22:30. Mr. Ackroyd lächelte. Er war stolz auf seine Pünktlichkeit. Elastischen Schrittes eilte er die Stufen zur Tür eines Hauses empor und betätigte den Klopfer. Ein schönes Stück, alt und gediegen. Wie die Tür, wie das Haus, wie die ganze Straße. Park Lane, Mayfair, die beste Adresse in London. Charme Tiele. Pardon, Sto? No, Matjeschka, was willst? In der geöffneten Tür stand kein würdevoller britischer Butler, sondern ein exotischer Waldschrat mit buschigem Bart, in hochgeknöpfter Bluse, Stiefeln und Pluderhosen. Erstaunliche Ähnlichkeit mit diesem russischen Grafen, der die dicken Romane geschrieben hat, Krieg und Frieden und Anna sowieso, dachte Mr. Ackroyd. Jeder andere wäre überrascht gewesen. Er war es nicht. Der Empfang entsprach voll und ganz seinen Erwartungen. Ackroyd, Mr. Roger Ackroyd, im Auftrag der Prudential Assurance Company. Ja. Ihre Hoheit, die Großfürstin, erwartet mich. Meine Karte. Überbringen Sie sie Ihrer Herrin. Hm. Akruid. Da, хорошо. Komm, Batischka. Komm, gib Hut, Väterchen, gib Schirm. Ja, gib Mantel. Mr. Aykroyd musste im Vorzimmer warten, was ihm missfiel. Verstimmt blätterte er in den Zeitungen, die vor ihm auf dem Glastisch lagen. Times, Daily Mail. Sehr gut. Nur solide konservative Blätter. Oberster Rat der Alliierten hieb Wirtschaftsblockade gegen Sowjetrussland auf. Unerhört. Bolschewiken weiter auf dem Vormarsch. Rote Armee vor Odessa. Irkutsk in Sibirien bedroht. Schlimm, schlimm. Weißgardisten auf der Flucht. Deshalb war Mr. Aykroyd hier, wegen der Lage in Russland. Um die Jahreswende war Großfürstin Maria Pawlowna, eine Cousine des Zaren, in London eingetroffen. Nach abenteuerlicher Flucht durch Sibirien, lediglich begleitet von ihrem treuen Haushofmeister Semjon. Dabei war es ihr gelungen, ein äußerst wertvolles Kunstwerk vor den Roten zu retten und mitzubringen. Ein so kostbares Objekt musste natürlich versichert werden. Britische Regierung zieht Truppen aus Russland ab, wird Weiße nicht mehr unterstützen. Eine Schande. Kriegsminister Churchill protestiert, kann sich jedoch nicht durchsetzen. Hört, hört. Wie blutgierige Paviane führen die Bolschewiken in den Ruinen der russischen Städte wüste Tänze um die Leichen ihrer Opfer auf, sagte Mr. Churchill unserem Mitarbeiter. Bravo. Ah, komm, Golubtschik. Komm, Tröpfchen, zu Mutterchen, Maria Pawlowna, dabei. Mr. Aykroyd betrat einen wahrhaft kosmopolitisch ausgestatteten Salon. Ein Feuer knisterte im englischen Kamin. Auf dem italienischen Mahagonitisch summte ein russischer Samovar. Ein deutscher Flügel dreute in der Ecke und das nilgrüne Tageskleid der schönen, knabenhaft schlanken, schwarzhaarigen Frau, die impulsiv aufsprang und Mr. Aykroyd entgegeneilte, war ganz eindeutig französischen Ursprungs. Eine Kreation von Maître Paul Poiret, wie ich vermute, Hoheit. Beobachtet und gesprochen wie ein großer Detektiv, Mr. Aykroyd. Setzen Sie sich. Nehmen Sie eine Tasse Tee mit mir. Semjon, pass auf, das Schei. Da, mach ich mich selbst. Будем работать, мы скидываем. Да, очень хорошо, хорошо. Zur Sache, Hoheit. Das fragliche Objekt, davon darf ich doch wohl ausgehen, befindet sich zweifellos in einem Tresor. In einem Tresor? Die blutige Mutter Gottes von Novgorod? Niemals, Mr. Aykroyd. Wo denken Sie hin? Russlands heiligste Ikone darf sich nicht hinter Stahlwänden verstecken. Sie soll und muss sichtbar bleiben, weil sie das ewige russische Vaterland verkörpert und das rechtgläubige russische Volk. Mhm. Die blutige Mutter Gottes stellt ein Symbol dar, Mr. Aykroyd. Ein Wahrzeichen des Widerstands gegen den roten Umsturz, des Glaubens an Russlands Auferstehung. Brava, dachte Mr. Aykroyd und schaute der schönen Fanatikerin mit aufrichtiger Bewunderung in die blitzenden Augen. Doch dabei vergaß er nicht, dass er Detektiv war und für eine große Versicherungsgesellschaft zu arbeiten hatte. Ich verstehe Sie, Hoheit. Bitte aber auch Sie zu verstehen, dass die Prudential in erster Linie am Wert der Ikone interessiert sein muss. Ihr Wert, Mr. Aykroyd? Unschätzbar, unermesslich. Und was heißt das in Pfund oder Rubel, wenn Sie wollen? Pfund, Rubel. Ihr Westler denkt immer nur an Geld. Nicht um Geld geht es, Mr. Aykroyd. Es geht um die russische Seele. Semjon, стучат! Да, ебаши, сосячи, спа, на пути на кресте, подтяр! Der Besucher war Professor Shapiro, der bekannte Ikonenexperte aus New York, der sich zufällig in London aufhielt und von der Versicherung ersucht worden war, die blutige Mutter Gottes zu begutachten und zu schätzen. Da auch seine Zeit kostbar war, führte die Großfürstin ihn und Mr. Aykroyd ohne weitere Umschweife zu einem kahlen, fensterlosen Raum im ersten Stock des Hauses. In seiner Mitte stand ein mit rotem Samt bedeckter Marmorwürfel und darauf flankiert von zwei großen Vasen voller Mohnblumen, lag unter einer Glasglocke ein verwittertes Stück Holz. Ein flaches Rechteck von etwa 15 mal 25 Zoll. Nachdem sie die elektrische Deckenbeleuchtung eingeschaltet hatte, blieb die Großfürstin an der Tür stehen und streckte mit dramatischer Geste ihre Hand aus. Mein Herr, die blutige Mutter Gottes von Nowgorod. Wunderbar. Professor Shapiro war begeistert. Mr. Aykroyd war enttäuscht. Er hatte etwas anderes erwartet, etwas Größeres, Bunteres, Eindrucksvolleres. Als er näher herantrat, sah er, dass das Holzbrett bemalt war. Vor einem grünlich-braunen Hintergrund, der vielleicht einmal golden gewesen war, saß eine steife Frau mit rundem Gesicht und großen Augen in einem dunkelroten Mantel, ein altkluges Kind im Arm. Er war noch immer enttäuscht, doch er dachte, was verstehe ich schon von alter russischer Kunst? Dafür ist schließlich Professor Shapiro da. Es handelt sich hier eindeutig um ein Werk der frühen Nowgoroder Schule, gemalt womöglich vom berühmten Feofan Greck, vielleicht gar von seinem noch berühmteren Schüler Andrei Rubeljow, 1360 bis 1420. Aha, die Ikone ist also echt. Ohne jeden Zweifel. Die echte, blutige Mutter Gottes von Nowgorod. Und was ist sie wert, Professor? Tja, schwer zu sagen. Das hohe Alter, die Einmaligkeit, der ideelle Wert, das, was Sie, Hoheit, russische Seele zu nennen belieben. Tja. Ja, ungefähr. $100,000. $20,000. Oh, so viel? Na, vielleicht noch ein wenig mehr. Donnerwetter. Sagen Sie mal, Professor, warum heißt das Bild eigentlich blutige Mutter Gottes? Wegen des blutroten Mantels. Und weil Sie, wenn Sie genau hinschauen, auf Marias Wange einen dunklen Fleck in Tropfenform erkennen. Eine blutige Träne, vergossen über Russlands Unglück. Wie Sie meinen, Hoheit. Ja. Was ich Sie übrigens fragen wollte, wären Sie unter Umständen geneigt, die Ikone zu veräußern? Professor, wie könnte ich? Die blutige Mutter Gottes gehört nicht mir, sie gehört Russland. Ach so, ja. Ich habe lediglich den Auftrag von höchster Stelle, sie der Welt vor Augen zu führen, als heilige Mahnung der bolschewistischen Schmach in meiner Heimat endlich ein Ende zu machen. Aha, dachte Mr. Aykroyd, das erklärt den kapellenartigen Raum und den Altar. Es fehlen nur noch ein paar Popen und die Kerzen. Auf Kerzen, ich habe schweren Herzens verzichtet. Die Gefahr, dass ein Feuer ausbricht. Sehr vernünftig, Hoheit. Stattdessen nun stehen Blumen auf dem Altar. Roter Mohn von den Feldern am Don. Kunstblumen, versteht sich. Ach so. Echte würden in der Luft des abgeschlossenen Raumes binnen Minuten welken. Abgeschlossen. Das war ein Stichwort für Mr. Aykroyd. Es ging um die Sicherheit eines zu versichernden Gegenstandes. Da war der Detektiv gefragt. Keine Fenster. Nur eine Tür. Stets verschlossen, wenn sich niemand hier aufhält. Lobenswert, Hoheit, doch nicht genug. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mr. Aykroyd. Heben Sie den Glassturz. Berühren Sie die blutige Mutter Gottes. Mr. Aykroyd tat, wie ihm geheißen. Genauer, er versuchte es. Kaum hatten seine Finger Kontakt mit dem Glas. Lassen Sie los, Mr. Aykroyd! Sieh da, eine elektrische Alarmanlage. Nicht nur hier am Glassturz, Mr. Aykroyd. Alle nach außen führenden Türen und auch die Fenster des Hauses sind auf gleiche Weise gesichert. Ausgezeichnet, Hoheit. Das dürfte es den Bolos äußerst schwer machen, Ihnen die Ikone zu stehlen. Bolos, Mr. Aykroyd? Kurz für Bolschewiken, Professor. Ach so, wir in den Staaten sagen Bolschis. Als Mr. Aykroyd und Professor Shapiro das Haus der Großfürstin verließen, fuhr ein blank polierter Rolls-Royce Silver Ghost vor. Ihm entstieg ein untersetzter Mann in den 40ern. Offensichtlich ein Dandy, vom makellosen Bowler bis zu den modisch gelben Gamaschen. Das Gesicht, das an eine Bulldogge erinnerte, kam Mr. Aykroyd bekannt vor. Churchill? Professor, das ist Mr. Winston Churchill. Ihr Kriegsminister? Und der einzige Mann im Kabinett. Einer, der sich von den Bolos nicht einwickeln lässt. Nun, wie es scheint, hat die Großfürstin mit ihrem Kreuzzug wieder die rote Gefahr bereits begonnen. Aufgrund der Berichte von Mr. Aykroyd und Professor Shapiro war die Prudential Assurance Company nur zu gern bereit, die blutige Mutter Gottes von Novgorod zu versichern. Für 25.000 Pfund. Eine Woche verging. Auserwählte Politiker wie Mr. Churchill, handverlesene Journalisten wie Mr. Wilton von der Times pilgerten zur blutigen Mutter Gottes in die Parklehen. Im Parlament wurden Anfragen eingebracht. In der Presse erschienen Berichte, die Regierung wurde gedrängt, in den russischen Bürgerkrieg einzugreifen, Truppen zu schicken, den Weißen bis zum Endsieg beizustehen. Die Großfürstin konnte zufrieden sein. Am Mittwoch, dem 28. Januar, läutete kurz nach 1 Uhr mittags in Mr. Aykroyds gemütlicher Junggesellenwohnung in der Baker Street das Telefon. Die Großfürstin äußerte den dringenden Wunsch, den berühmten Detektiv baldigst bei sich zu sehen. Im Salon der Großfürstin fielen Mr. Aykroyd einige Veränderungen ins fachmännische Auge. Die Hausherrin trug heute ein Dinnerkleid von Molyneux in Rot und Schwarz. Und sie hatte Gäste. Mr. Winston Churchill und einen Gentleman in Uniform. Captain Darling aus meinem Ministerium. Von MI5, der militärischen Gegenspionage, wenn ich nicht irre. Ich habe die Sache an mich gezogen. An sich wäre es ein Fall für Scotland, aber wir halten nicht viel von Zivilisten, bei denen die Größe der Gehirne im umgekehrten Verhältnis steht zu der ihrer Füße. Was, Darling? Das ist ja richtig, Herr Minister. Mr. Aykroyd sah das ähnlich und äußerte sich entsprechend. Worauf er allerdings wissen wollte, um welchen Fall, um welche Sache es denn gehe. Die Großfürstin überreichte ihm einen mit der Mittagspost gekommenen Brief. Und Mr. Aykroyd las... Geschätzte Großfürstin, wir beehren uns, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass wir die Ikone mit dem Namen Blutige Mutter Gottes von Novgorod aus Ihrem Besitz in den unsrigen zu überführen gedenken. Und wird dieses in der Nacht vom 1. zum 2. Februar geschehen? Von Sonntag zu Montag? Präzis um Mitternacht. Von eventuellen Gegenmaßnahmen Ihrerseits erlauben wir uns abzuraten, indem sich dieselben als zur Gänze nutzlos erweisen werden. Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung, Felix und Co. Expropriateure en gros und en detail. Felix und Co.? Wer ist Felix und Co.? Sie wissen es nicht, Mr. Aykroyd? Nie gehört, Mr. Churchill. Auch bei uns, Fehlanzeige. Und als Captain Darling sich bei Scotland Yard erkundigte, kriegte er zur Antwort, na, Darling? Felix und Co., na? Hierorts gänzlich unbekannt. Ja, wie dem auch sei, eins steht ja wohl fest, hinter dem Brief stecken die verdammten Bolos. Sehr wahrscheinlich. Sie nehmen die Drohung ernst, Mr. Churchill? Dass Sie sich an der Ikone vergreifen wollen. Unbedingt. In diesem Fall sollte die blutige Mutter Gottes doch besser in einen Tresor. Nein, Mr. Ackroyd, diesen Triumph sollen Sie nicht haben, die roten Mordbrenner und Atheisten. Wir werden den Bolschewiken trotzen, sie herausfordern, sie stellen. Ein tolles Weib, dachte Mr. Ackroyd nicht zum ersten Mal. So feurig, so begeistert ihrer guten Sache, so unbedingt ergeben. Aber da er Brite war und außerdem Detektiv, unterdrückte er tunlichst derartige Regungen des Gefühls und bemühte sich um strenge Sachlichkeit. Was haben Sie vor, Hoheit? Am 1. Februar, Sonntagabend, gebe ich eine kleine Gesellschaft im engsten Kreis. Sie, Mr. Churchill, Mr. Ackroyd und natürlich auch Sie, Captain Darling. Dazu die Nachbarn. Und 2-3 Spezialisten meiner Spionageabwehr. Dann soll die Bolus nur kommen. Wir werden sie gebührend empfangen. Und da auch und gerade Sie dabei sind, Mr. Ackroyd. Sie, der große Detektiv, der scharfsinnig und unorthodox vor allem jene Fälle zu lösen pflegt, mit denen Beamte und Behörden überfordert sind. Da Sie bei uns sind, ist die blutige Mutter Gottes von Novgorod in meinem Hause sicher. So sicher wie in der Bank von England. Mr. Ackroyd war geschmeichelt und gab dem Plan der Großfürstin sein fachmännisches Plazett. Einige Tage gingen ins Land. Am frühen Nachmittag des Sonnabend, einen Tag vor der Abendgesellschaft der Großfürstin, verließ Mr. Ackroyd seine Wohnung in der Baker Street, um sich nach Twickenham zu begeben. Er hatte, wie alle berühmten Detektive, ein Hobby. Mr. Sherlock Holmes pflegte bekanntlich die Violine zu spielen. Mr. Roger Ackroyd war ein glühender Anhänger des körperertüchtigenden Rugbyspiels. Im Stadion zu Twickenham wollten die Mannschaften Englands und Frankreichs ihre Kräfte messen. Mr. Ackroyd trat auf die Straße, sah sich um nach einem Taxi. Doch das Automobil, das neben ihm hielt, war kein Taxi. Es war ein Rolls-Royce Silver Ghost, der ihm nicht unbekannt war. Die Tür des Wagens öffnete sich. Steigen Sie ein, Mr. Ackroyd. Oh, Captain Darling. Wollen Sie mich zum Rugby Stadium in Twickenham chauffieren? Wir fahren nach Whitehall, Mr. Ackroyd, ins Kriegsministerium. Dort wünscht man Ihre Anwesenheit. Aber das Länderspiel... Da kann man nichts machen, Mr. Ackroyd. Los, steigen Sie ein. Mr. Churchill erwartete Mr. Ackroyd in seinem Büro. Mr. Churchill machte sich nichts aus Rugby. Er hielt es für vulgär und bevorzugte Cricket. Aber über Cricket wollte er nicht mit Mr. Ackroyd reden. Er hatte vielmehr den Wunsch, den Detektiv über gewisse neue Entwicklungen zu unterrichten. Wir waren nicht müßig, Mr. Ackroyd. So? Wir haben die Nachbarn der Großfürstin überprüft. Und? Das Haus zur Rechten gehört Mr. Guggenberger, Herr Minister. Jonathan M. Guggenberger. Guggenberger, Amerikaner, Multimillionär, Kunstmäzen und Sammler. Das Haus ist zurzeit unbewohnt. Mr. Guggenberger hält sich in New York auf. Und das Haus zur Linken, Mr. Churchill? Das Haus zur Linken. Da wird es interessant, was, Darling? Kann man wohl sagen, Herr Minister. Das Haus ist seit 2 Wochen vermietet an ein Ehepaar aus Rumänien namens Populescu. Der Mann ist Diplomat und hat bei den Friedensverhandlungen seines Landes mit Ungarn zu tun, behauptet er. Aber bei der rumänischen Delegation in Trianon ist er völlig unbekannt. Was sagen Sie dazu, Mr. Ackroyd? Hochinteressant, sagte Mr. Ackroyd. Und er dachte bei sich, ob ich wohl noch Zeit genug habe, das Spiel zu sehen? Es sei gleich gesagt, die Zeit reichte nicht aus. Und das Rugby-Länderspiel am 31. Januar 1920 zu Twickenham gewann England mit 8:3 Punkten. Sonntag, 1. Februar, 11:30 Uhr nachts. Gut 2 Stunden hielt sich Mr. Eckroyd bereits im Hause der Großfürstin auf. Er hat es gründlich durchsucht, vom Keller bis zum Dach. Aber nichts Verdächtiges entdecken können. Die elektrische Alarmanlage arbeitete einwandfrei. Schränke und Kammern waren frei von räuberischen Bolschewiken. Ihre gesamte Dienerschaft, ausgenommen Haushofmeister Semyon, hatte die Hausherrin für den Abend beurlaubt. Als Ersatz standen einige Beamte von der Abwehr in schlecht sitzenden Livreen verlegen und ungeschickt herum und bedienten so gut sie konnten die Gäste. Mr. Churchill, Captain Darling, Professor Shapiro und das Ehepaar Populescu, dessen Anwesenheit setzte Mr. Eckroyd in Erstaunen, bis Mr. Churchill ihn in eine Ecke zog. Ist doch klar, Eckroyd. So können wir sie besser im Auge behalten. Übrigens, beide sind tatsächlich sowjetrussische Agenten. Das haben wir einwandfrei ermittelt. Und ich bin ganz sicher, sie werden versuchen, sich die Mutter Gottes unter den Nagel zu reißen. Was meinen Sie, Mr. Churchill? Sind die Populescus Felix und Co.? Ich bin davon überzeugt. Ach, und noch was Interessantes. Das rechte Nebenhaus. Das Mr. Guggenberger gehört. Ganz recht, das steht nun doch nicht leer. Guggenberger hat es für kurze Zeit einem Bekannten überlassen, der sich gerade in London aufhält. Einem namhaften Kunsthistoriker, der ihn beim Aufbau seiner Sammlung berät, für ihn einkauft. Professor Shapiro. Professor Shapiro. Diese überraschende Information gab Mr. Eckroyd zu denken. Hatte sich doch Professor Shapiro recht interessiert gezeigt, die Ikone zu erwerben. Auch jetzt, wenige Minuten vor Mitternacht, hielt er sich im Ikonenraum auf, betrachtete begehrlichen Auges die Mutter Gottes und wollte sich nicht von ihr trennen. Doch es musste sein. Verabredungsgemäß sollten um Mitternacht nur die Großfürstin, Mr. Eckroyd und Mr. Churchill beim Objekt der Begierde verbleiben. Alle anderen wurden vor die Türe gesetzt. Auch Sie, Professor. Wenn es denn sein muss. Ein Wort noch, Hoheit. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht? Welchen Vorschlag, Professor? Ich meine, würden Sie die Ikone nicht vielleicht doch verkaufen wollen? Ich könnte Ihnen 15.000 Pfund bieten, bar auf die Hand. Sie werden lästig, Professor. Hoheit, ich bitte hinaus! Sie. Semyon! Ah, Miss Rochester. Schließ die Tür von außen ab, steck den Schlüssel ein. Dann lauf in den Keller, hol eine neue Kiste Champagner. Schon wieder Champagner? Mamochka, gehst du saufen mit trockener Bude in Steppe? Ah, beeil dich! Schlag 12, du stehst wieder vor der Tür und passt auf. Verstanden, Semyon? Da, Miss Rochester. Sie passen auch auf, Darling. Worauf Sie sich verlassen können, Herr Minister. Die drei Musketiere waren allein im hell erleuchteten Ikonenraum mit der blutigen Mutter Gottes auf ihrem Altar. Die sekundengenau eingestellte Uhr an der Wand zeigte 1 Minute vor Mitternacht. Es fiel mir nicht in den Kopf, dass die Populescus bolschewistische Agenten sein sollen. Sie sind so kultivierte Menschen, haben Schliff, speisen mit Messer. Alles Verstellung, Hoheit. Darling wird sie nicht aus den Augen lassen, das habe ich ihm eingeschärft. Die Turmuhr der Kirche in der Down Street. Mitternacht. 4, 5, 6. Ganz plötzlich war das Licht ausgegangen. Die Internationale, die Bolschewiken-Hymne. Verdammt nochmal, Herr Kreuz, Sie haben doch eine Taschenlampe, machen Sie endlich Licht. Die Taschenlampe ist verschwunden, Mr. Churchill. aus meiner Smokingtasche. Meine Streichhölzer sind auch weg. Und meine Brieftasche. Verdammte Schweinerei, was ist hier eigentlich los? Das Licht leuchtete wieder. Die drei im Ikonenraum sahen sich an, sahen sich um. Die Großfürstin bemerkte es zuerst. Ach, die blutige Mutter Gottes, sie ist nicht mehr da. Aber da, unter dem Glassturz, nein, das ist nur ein Stück Holz. Tatsache. Auf dem Holz steht was. Wir haben unser Wort gehalten. Felix und Co. Semyon, öffne die Tür. Dabei. Semyon ist nicht anwesend, Hoheit. Dann schließen Sie doch auf, Darling. Sie haben den zweiten Schlüssel. Los, Mann. Sofort, Herr Minister. Augenblick noch, Darling. Warten Sie. Erst nehmen Sie die Populescus fest. Wird gemacht, Herr Minister. Und Shapiro am besten auch. Während das Ehepaar Populescu sowie der protestierende und auf seinen Konsul verweisende Professor verhaftet und in einer Abstellkammer festgesetzt wurden, machte Mr. Aykroyd sich im Ikonenraum zu schaffen. Unter heftigem Schrillen der Alarmglocke hob er den Glassturz. Und was er darunter fand, bestätigte voll und ganz seinen ersten Eindruck. Ein flaches Holzstück, braun, etwa so groß wie die Ikone. Diese selbst war und blieb verschwunden. Sie fand sich weder unter dem Altartuch noch in der Uhr. Nachdem Mr. Aykroyd auch noch die Wände abgeklopft hatte, durchsuchte er Mr. Churchill und dieser durchsuchte Mr. Aykroyd. Die Großfürstin verlangte ebenfalls durchsucht zu werden, doch die zwei Gentlemen verzichteten mit Bedauern. Das wurde aber auch Zeit, Darling. Rufen Sie gleich Scotland Yard an. Jetzt brauchen wir die Kollegen in Zivil. Stumpfsinnige Sucharbeit nach Schema F. Sowas können Sie. Und Sie sollen eine Beamtin mitbringen. Jawohl, Herr Minister. Semyon, Täubchen, wo bist du? Semyon ist noch immer nicht da, Mr. Churchill. Was interessiert mich Ihr Domestik? Haben Sie die Populescus, Darling? Ich werde Semyon suchen, Hoheit. Sie bleiben besser hier. Mr. Aykroyd, der sich an Semyons letzten Auftrag erinnerte, begab sich in den Keller. Und dort wurde er fündig. Der Haushofmeister lag auf dem Boden, bewusstlos, mit einer frischen Blessur am Kopf. Zwischen einer Kiste Moët Chandon und einem Grammophon, auf dem unter dem hochgeklappten Tonarm eine Schallplatte rotierte, die Internationale gespielt vom proletarischen Promenadenorchester der Moskauer Feuerwehr. An der Wand, hinter Semyon, hing mit offener Tür der elektrische Sicherungskasten. Mr. Aykroyd entkorkte eine Flasche Champagner und brachte mit Hilfe ihres Inhalts Semyon ins Leben zurück. Was war geschehen? Oh, Semyon im Keller. Holen Champagner. Wie velike Jagnaginje befohlen. Druck, plötzlich, Licht, Brotsch, weg. Plötzlich Musika. Musika красная, Musika абская. Rote Musik. Böse. Semyon laufen zu Kasten, machen einen Handtuch. Strom. Sehen Brückriebetil. Grammophon. Machen weg Musika. Vdruck. Bumm. Ja, auf Kopf. Jemand hat sie auf den Kopf geschlagen. Da. Auf Kopf. Hinten. Hinten. Dann haben Sie also nicht gesehen, wer sie geschlagen hat. Nicht, Batjuschka. Semyon nicht sehen, nicht hören, nicht wissen. Soweit Semyon, der wackere Haushofmeister. Indessen war Scotland Yard in die Park Lane eingefallen, in Kompaniestärke, mit einer Polizistin, wie gewünscht. Und nun wurde noch einmal gesucht, durchsucht, untersucht. Die Großfürsten, die Populescus, Professor Shapiro, der Ikonenraum, das ganze Haus. Die blutige Mutter Gottes von Novgorod kam nicht zum Vorschein. Wohl aber anderes, Mr. Aykroyds Taschenlampe und Mr. Churchills Brieftasche. Letztere leer. Beide Gegenstände fanden sich im Erdgeschoss unter dem Küchenfenster und über das weiß lackierte Fensterbrett zog sich ein frischer Kratzer. Mit diesem mageren Resultat zog Scotland Yard von dannen. Die Großfürstin zog sich mit Migräne zurück und Mr. Aykroyd zog Bilanz mit Mr. Churchill und Captain Darling. Punkt 1. Die Ikone wurde gestohlen. Nicht zu bestreiten, was, Darling? Nicht im Mindesten, Herr Minister. Punkt 2. Was geschah, ist bekannt. Ach was? Wissen Sie, was geschah, Darling? Kann ich nicht sagen, Herr Minister. Sehen Sie. Seien Sie so freundlich, Mr. Aykroyd. Setzen Sie Captain Darling ins Bild. Aber gern, sagte Mr. Aykroyd. Nichts liebt ein großer Detektiv mehr als seine Beobachtungen und Schlussfolgerungen kleineren kriminalistischen Geistern mitzuteilen. Mr. Aykroyd war in seinem Element. Durchs Küchenfenster stiegen die Täter ein. Mit Grammophon und Schallplatte begab einer der beiden sich in den Keller, wo er den elektrischen Strom unterbrach und das aufgezogene Grammophon in Gang setzte. Unmittelbar danach drang der zweite Täter in den Ikonenraum ein, entwendete die blutige Mutter Gottes und hinterließ an ihrer Stelle die uns bekannte Botschaft auf einem Stück Holz. Der Alarm? War ohne Elektrizität natürlich nicht funktionsfähig. Der Haushofmeister, der sich zufällig im Keller aufhielt, stellte den Strom wieder an und beendete das unerfreuliche Schallplattenkonzert, worauf er vom ersten Täter niedergeschlagen wurde. Das ist alles, Mr. Aykroyd? Das ist meine Rekonstruktion der Geschehnisse, Mr. Churchill. So. Sind Sie jetzt schlauer, Darling? Ehrlich gesagt, nein, Herr Minister. Erzählen Sie uns doch mal, Mr. Aykroyd, wie die Diebe durchs geschlossene und gesicherte Küchenfenster einsteigen konnten. Wie sind sie in den unzugänglichen Ikonenraum gekommen und wie wieder raus? Wo sind die Diebe jetzt? Und vor allem, wo ist die verdammte Ikone? Nichts liebt ein großer Detektiv weniger, als mit Fragen konfrontiert zu werden, die er nicht beantworten kann. Mr. Aykroyd wusste nicht weiter. Ein Zustand, in dem er sich nur selten befand und den er ganz und gar nicht schätzte. Nun machen Sie kein so belämmertes Gesicht, Mr. Aykroyd. Die Populescus oder Shapiro werden uns schon sagen, was wir wissen wollen. Los, Darling, ins Ministerium. Das Verhör der Schufte werde ich höchstpersönlich übernehmen. Kommen Sie mit, Aykroyd. Solange der Fall nicht gelöst war, zog Mr. Aykroyd es vor, im Hause der Großfürstin zu bleiben. Es war jetzt etwa 3.30 Uhr, früher Morgen. Mr. Aykroyd machte es sich auf dem Sofa im Salon bequem, konnte jedoch nicht schlafen. Zu viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Draußen wurde es hell, doch Mr. Aykroyds Gedanken blieben düster. Um 9:30 setzten er und die Großfürstin sich in trüber Stimmung an den Frühstückstisch. Und die Stimmung wurde noch trüber, als Semjon ihnen die Morgenzeitungen brachte. Oh mein Gott, sehen Sie doch nur die Schlagzeilen, Mr. Aykroyd. Dreister Kuh in Mayfair. Wertvolle Ikone spurlos verschwunden. Meisterdiebe schlagen zu. Scotland Yard steht vor Rätseln. Roger Aykroyd, der bekannte Detektiv, konnte Raub nicht verhindern. Naja, Mr. Churchill erklärt, es waren die Bolschewiken. Ach, wer sonst? Na, essen, Mutterchen. Trinken, Mutterchen. Wie kann ich essen, Semyon? Wie kann ich trinken? Das Herz ist mir schwer. Die Bolschewiken, die Gottesleugner und Zarenmörder haben die blutige Mutter Gottes von Nowgorod gestohlen. Ja, ja. Ein böses Omen. Armes Russland. Armes Mutterchen. Na, Bjasetja, mach eine Ausfahrt, Mutterchen. Ach. Im Park. Andere Gedanken, neuer Mut. Ach, ich weiß nicht, Semyon. Tun Sie es, Hoheit. Unternehmen Sie einen Ausflug in den Hyde Park. Die frische Luft wird Ihnen gut tun. Ach. Vielleicht Sie haben recht, Mr. Ackroyd. Ja, dabei, dabei. Ich habe schon. Semyon holte das großfürstliche Automobil aus der Garage, einen luxuriösen Lanchester HP 40, und fuhr mit seiner Herrin von dannen. Mr. Ackroyd begab sich in die Halle zum Telefon und tätigte zwei Anrufe. Mit dem ersten informierte er die Prudential Assurance Company offiziell über den Diebstahl der Ikone. Das zweite Telefonat ging ins Kriegsministerium. Professor Shapiro haben wir freilassen müssen. Ach. Als das Licht ausfiel, stand er an der Tür direkt neben Darling. Und da blieb er, bis es wieder hell wurde. Ein, wie sagt man in Ihren Kreisen, Ackroyd, ein gusseisernes Alibi. Ja, da kann man nichts machen, Mr. Churchill. Und das Ehepaar Populescu? Ja, die Populescus. Zwei zähe Brocken, das kann ich Ihnen sagen. Dass sie zur CK gehören, haben sie zugegeben. Aber von der gestohlenen Ikone wollen Sie partout nichts wissen. Na, wir werden die Wahrheit schon rauskriegen. Wir haben da so unsere Methoden. Weißt du, Armin? Jawohl, Herr Minister. Aber auch wenn die beiden noch etwas länger durchhalten. Scotland Yard hat Großalarm ausgelöst. Alle Grenzübergänge werden scharf kontrolliert. Die Ikone wird bald wieder auftauchen, Mr. Ackroyd. Machen Sie sich keine Sorgen. Leicht gesagt, dachte Mr. Ackroyd und fuhr fort, sich zu sorgen. Sein detektivischer Instinkt sagte ihm, dass an diesem Fall irgendetwas nicht stimmte. Was es war, darüber grübelte er lange und intensiv, bis er gegen 11 Uhr aus seinen Gedanken gerissen wurde. Ein Diener brachte ihm eine Visitenkarte und meldete eine Besucherin. Mademoiselle Marguerite Partout, Nummer 6, Bloomsbury Square, London. Die Dame betrat den Salon. Mr. Ackroyds geschultes detektivisches Auge registrierte sowohl Farbspritzer auf Fingern und Nase als auch eine großformatige Mappe unter dem Arm. Sein geschultes detektivisches Hirn kombinierte messerscharf. Sie sind Künstlerin, Mademoiselle Partout. Kunstmalerin. Sie haben von mir gehört, Mr. Ackroyd? Leider nicht, Mademoiselle. Ich muss sagen, Sie sprechen unsere Sprache ganz ausgezeichnet. Kein Wunder, ich bin Engländerin. Ach, ja, ich dachte, partout... Wissen Sie, Mr. Ackroyd, mit einem französischen Namen hat man es im Kunstbetrieb viel leichter. Eigentlich heiße ich Parsley, Margaret Parsley. Meine Freunde nennen mich Maggie. Sie wollten mich sprechen, Miss Parsley? Ich soll Ihnen diese Rechnung übergeben, hat die Großfürstin gesagt. Rechnung? Im Auftrag Ihrer Hoheit der Großfürstin Maria Pavlovna habe ich die als... blutige Mutter Gottes von Nowgorod, bekannte Ikone in Originalgröße, auf dünnem Japanpapier kopiert. Wofür ich mir erlaube, 50 Pfund Sterling zu berechnen. Kopiert? Auf Japanpapier? Was soll das heißen? Die Großfürstin wollte die Kopie auf ein passendes Stück Holz heften und in ihrem Haus als blutige Mutter Gottes ausstellen. Und das Original wollte sie in den Safe tun, damit es nicht gestohlen würde. Aber das sollte niemand wissen. Haben Sie die Kopie bei sich, Miss Parsley? Die habe ich doch schon vorgestern hier abgeliefert. Ach. Mr. Ackroyd schwante Fürchterliches. Er wendete Miss Parsley abrupt den Rücken zu, verließ den Salon, eilte die Treppe empor, stürzte in den Ikonenraum, sah sich um. Als sein Blick auf die mit Blumen gefüllten Vasen fiel, zuckte er zusammen. Sein Unterkiefer klappte herunter, seine Augen öffneten sich weit. Mohnblumen, künstliche Mohnblumen, dunkelrote Blüten, lange braungrüne Stiele, die Farben der blutigen Mutter Gottes. Mr. Aykroyd riss die Blumen aus den Vasen, examinierte sie Stück für Stück und hatte bald gefunden, was er suchte. Eine Mohnblume, die sich anders anfühlte und auch ein ganz klein wenig anders aussah als die übrigen, weil sie aus dünnem Papier, aus Japanpapier gearbeitet war. Diese Blume faltete Mr. Aykroyd auseinander. Jetzt wusste er alles. Schleppenden Schrittes begab er sich zurück in den Salon. Ja, das ist meine Kopie. Aber warum ist sie so zerknittert? Und was steht denn da auf der Rückseite? Zeigen Sie her. Haben Sie es endlich mitbekommen, lieber Mr. Aykroyd? Nach dem Wink mit dem Zaunpfahl durch Miss Parsley war es doch nicht mehr so schwer, oder? Ich's vergesse. Das hier soll ich Ihnen auch geben. Ein Brief? Ja. An mich? Hier steht's. An Mr. Roger Aykroyd, hochwohlgeboren, den weltberühmten Detektiv. Woher haben Sie den Brief? Den hat mir die Großfürstin gegeben. Wann? Vor einer knappen Stunde, kurz nach 10. Da kam sie in mein Atelier am Bloomsbury Square. Sie hat mir den Brief gegeben und gesagt, ich sollte Punkt 11 hier sein und mich bei Ihnen melden lassen. Dann sollte ich Ihnen zuerst die Rechnung überreichen und danach den Brief. Hochverehrter lieber Mr. Aykroyd, wie haben Felix und Co. das nur gemacht, werden Sie sich fragen. Eigentlich war es ganz einfach. Bereits am Sonnabend wurde die echte blutige Muttergottes von Novgorod an einen sicheren Ort gebracht und an ihre Stelle eine Imitation platziert. Bestehend aus Miss Parsleys hochkünstlerischer Kopie auf Japanpapier und einem passenden Holzbrett. Worauf besagte Kopie geklebt wurde mit einem Hauch Gummilösung. Was dann in der Nacht vom 1. zum 2. Februar in diesem Hause vor sich ging, war in allen Details sorgfältig geplant und präzise eingeübt. Mit dem 6. Glockenschlag stellte Semyon im Keller den Strom ab und das Grammophon an. Unmittelbar danach hob die Großfürstin den Glassturz, löste die nur leicht haftende Kopie von ihrem hölzernen Untergrund und faltete sie mit einigen Handgriffen zur Mohnblume. Diese stellte sie dann in eine der Vasen, worauf sie den Glassturz wieder schloss. Insgesamt eine Arbeit von nur wenigen Sekunden. Allenfalls auftretende Geräusche wurden übertönt durch die allen guten Bürgern so verhasste rote Hymne. Deshalb also. Semyon stellte den Strom wieder an, das Grammophon ab, fügte sich am Hinterkopf eine Schramme zu und wartete auf einen barmherzigen Samariter. Bevor er in den Keller stieg, hatte er übrigens Ihnen und Mr. Churchill Taschenlampe und Streichhölzer entwendet. Desgleichen, ein spontaner Entschluss, Mr. Churchills wohlgefüllte Brieftasche. Die Ihre, lieber Mr. Aykroyd, war ihm zu dünn und zu schäbig. Unverschämtheit. Nach Erledigung einer kleinen geschäftlichen Angelegenheit werden wir mit der echten Ikone ins Ausland reisen. Leben Sie wohl, liebe Mr. Aykroyd. Es war uns eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Felix und Co., alias Haushofmeister Semyon. Und Großfürstin Maria Pavlovna. P.S. Grüßen Sie Mr. Churchill und richten Sie ihm aus, wer überall Bolschewiken wittert, sieht Felix und Co. auch dann nicht, wenn Sie ihm direkt vor der Nase operieren. Zweites P.S. Kopien dieses Schreibens treffen noch heute in den Redaktionen aller großen Londoner Zeitungen ein. Das sind wir unserem guten Namen schuldig. Noch ein PS. Haben Sie die Güte, beiliegende 50-Pfund-Note Miss Parsley zu übergeben? Sehr freundlich, vielen Dank. Kleine geschäftliche Angelegenheit. Was könnte das sein? Sie sehen gar nicht gut aus, Mr. Aykroyd. Soll ich nach einem Whisky läuten? Nein, sagte Mr. Aykroyd, bleich vor Wut und gekränkter Berufsehre. Er eilte ans Telefon und ließ sich zum zweiten Male mit der Prudential Assurance Company verbinden. Was er da hören musste, bestätigte seine Befürchtungen. Vor einer halben Stunde war die Großfürstin in den Räumlichkeiten der Gesellschaft erschienen und hatte sich die vereinbarte Versicherungssumme für die blutige Mutter Gottes auszahlen lassen. 25.000 Pfund in bar. Bar? Ja. Ungewöhnlich, muss ich zugeben. Aber Sie wissen ja, Mr. Aykroyd, der Kunde hat immer recht. Die Großfürstin hatte ihren Haushofmeister bei sich, diesen urigen Ruski, und der musste die schwere Tasche schleppen. Mr. Aykroyd wollte jetzt nur noch eines: nach Hause, ins Bett und die Decke über den Kopf ziehen. Doch bevor er dies tun konnte, hatte auch er noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Er rief noch einmal im Kriegsministerium an, um Mr. Churchill zu informieren. Verdammt gerissenes Gaunerstück. Da haben die beiden sich ja ganz schön reingelegt, Aykroyd. Mich? Uns, Mr. Churchill? Uns haben Sie reingelegt. Reden Sie keinen Blech, Aykroyd. Sie haben es doch gerade gesagt. Einen politischen Hintergrund gibt es nicht. Und mit gewöhnlichen Kriminellen pflege ich mich nicht zu befassen. Das ist Ihre Sache und die von Scotland Yard. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich in dieser Angelegenheit nicht weiter behelligten. Guten Tag. Einige Stunden später wurde der Lanchester entdeckt. Leer. Vor King's Cross Station. Die Großfürstin, ihr Haushofmeister und ihre Ikone blieben verschwunden. Am Nachmittag dieses ereignisreichen 2. Februar 1920 passierten der Comte und die Comtesse Deauville die Polizeikontrolle in Dover und bestiegen die Fähre nach Calais. Die Überfahrt war ruhig, das gräfliche Paar hielt sich in der Bar der ersten Klasse auf. Lassen Sie uns ein wenig feiern, Freund Felix. Mit einem Cocktail, teuerste Cora. Barkeeper? Ja? Mixen Sie uns zwei Bloody Marys. Bloody wer? Mary? Hallo, Sir, diesen Cocktail kenne ich nicht. Das können Sie auch nicht, mein Bester. Wir sind nämlich gerade dabei, ihn zu erfinden. Passen Sie auf. 2 Drittel russischer Wodka. 1 Drittel Tomatensaft. 1 Spritzer Tabasco. 1 Spritzer Worcestersauce. 1 Schuss Zitronensaft. Eis dazu. Dann das Ganze gut durchrühren. Und in 2 Gläser abseihen. 1 Prise Pfeffer. 1 Prise Salz. Und fertig. Bitte sehr. Auf die blutige Maria von Novgorod. Möge sie bald einen neuen Besitzer finden, der ihren Wert zu schätzen weiß und uns um, sagen wir, 20.000 Pfund reicher macht. Mr. Jonathan M. Guggenberger? Gute Idee. Ziehen wir also Bilanz. 20.000 Pfund plus 25.000 Pfund von der Versicherung. Abzüglich Spesen, Reise nach Sibirien, Mietzins für das Haus in der Park Lane, Auto etc. etc. Ein sehr ordentlicher Reinverdienst. Schade um den Lanchester. Teuerste Cora. Wir kaufen uns einen neuen, Freund Felix. 2, 3 neue. So viele wir wollen. Auf unseren ersten großen Coup. Auf Felix. Und Co. Bloody Mary, Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Cornelius Obonja als Felix und Maren Kreumann als Cora. In weiteren Rollen Hans Diehl, Hans Teuscher, Klaus Piontek, Maria Hartmann, Karl-Heinz Koinski, Helmut Ahner, Rainer Klute und Rosemarie Fendel als Erzählerin. Besetzung Michaela Ziegler-Heim. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monnerjan, Regieassistenz Gabi Figge, Regie Rainer Klute. Ausgezeichnet, Hoheit.